Hallo, hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen alle, die an einer alternativen Radiosendung interessiert sind. Willkommen im Niemandsland auf Contrabanda 91.4 FM in Barcelona, im Streaming unter www.contrabanda.org und später dann im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. 2 Wochen sind vorbei. Die Stadt schnauft unter der Hitze und unter dem nicht abschwellenden Touristenstrom. Manche beklatschen das, andere sind erbost. Es ist nicht mehr ihre Stadt. Wir haben dieses Problem seit langem auf dem Programm hier im Niemandsland. An diesem Wochenende wird es auch eine Protestdemo geben, unten am Hafen, gegen den Kreuzfahrtschiffverkehr. Alles sehr heikel im Moment, kurz vor den Bürgermeisterwahlen bzw. Bürgermeisterinnenwahlen am kommenden 28. Mai hier in der Stadt bzw. in allen Rathäusern Spaniens, Kommunalwahlen. Dann werden wir ganz bald technische Verbesserungen an unserer Sendeanlage, an unserer FM-Anlage vornehmen. Ab dann wird man unseren Sender wieder im Radio auf UKW besser hören können. Und es wird demnächst ein Buch geben, das heißt Contrabanda, ein freies Radio in einer wenig freien Welt. In diesem Buch wird die Geschichte unseres Radios lang und breit und ausführlich geschildert und erzählt werden. Es wird Interviews geben, literarische Beiträge, Dokumente, Geschichten und alle möglichen Überraschungen. Mit Fotos, Illustrationen und Porträts von Leuten und Sendungen. Mein Name ist Detlef Jeskatz, willkommen noch einmal. Heute ist Samstag, der 6. Mai 2023. Willkommen. Der 1. Mai ist vorbei. Insgesamt ein recht friedliches Bild weltweit, zumindest was man so in der Presse mitgeteilt bekommt, dann auch was Freunde einem erzählen und was man selber erlebt. Hier in Barcelona war es sehr ruhig, sehr friedlich, sehr ja maimäßig, sommerlich warm. In Berlin gab es allerdings einiges an Polizeigewalt zu vermelden. Aggressives Auftreten von Polizisten. Vorfall in Berlin wird untersucht. Das ist eine Schlagzeile aus dem Spiegel vom heutigen 2.5.17:34. Sie stoßen einen betrunkenen Mann zu Boden und sprühen Pfefferspray auf Feiernde. Ein Video von Polizisten beim Einsatz in Berlin hat erste Konsequenzen. Das aggressive Auftreten von Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern bei der 1. Mai-Demonstration in Berlin soll genauer untersucht werden. Dabei geht es vor allem um ein Video, das zeigt, wie Polizisten am späten Abend feiernde Menschen von der Oranienstraße in Kreuzberg vertreiben wollen, mit Pfefferspray sprühen und einen betrunkenen Mann heftig zu Boden stoßen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagt am Dienstag: Wir nehmen die Hinweise sehr ernst. Wir werden den Vorfall sehr gründlich aufarbeiten, ganz sicher. Weiteres können Sie so kurz nach dem Abend nicht dazu sagen, so Frau Slowik. Nach dem gewaltfreien Verlauf der Demonstration war die Polizeieinheit Bildern und Berichten zufolge ohne sichtbaren Anlass mit Schlagstöcken und Pfeffersprayflaschen in den Händen die mit feiernden Menschen gefüllte Straße höchst aggressiv auf und abgelaufen. Dadurch wurde die entspannte Stimmung wieder aufgeheizt. Es kam zu Sprechchören gegen die Polizei. Später warfen Menschen vereinzelt auch Flaschen. Mit Blick auf eine zweite kritische Situation verteidigte Slovik das Vorgehen der Polizei. Gegen 20 Uhr stand die langgezogene Demonstration mit 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Kottbusser Tor still. Nach vorne ging es nicht weiter, hinten warteten tausende Menschen. Rechts und links hatte die Polizei mit Mannschaftswagen, die Stoßstange an Stoßstange standen, alles abgesperrt. Über einen längeren Zeitraum konnte, Berichten zufolge, fast niemand den Bereich verlassen. Veranstalter und Unterstützende kritisierten, die Polizei habe einen Kessel gebildet. Mehrere Menschen hätten Panikattacken bekommen. Slovik dazu später: Zu allen Zeiten konnten die Teilnehmenden den Demonstrationszug rückwärts gerichtet verlassen und auch nach Westen. Das war, so mein Stand, möglich, so die Polizeipräsidentin. Teilweise wurden auch die Absperrungen auf der Mittelinsel geöffnet. Das mag nach und nach passiert sein. Es sei zudem Aufgabe des Veranstalters, die Teilnehmenden über das Ende der Demonstration zu informieren. Diese Informationen hätten aber gefehlt. Unterdessen hat Berlins neuer regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, nach der weitgehend friedlichen linken Demonstration am Abend des 1. Mai von einer taktischen Meisterleistung der Polizei gesprochen. Es habe Gewaltpotenzial gegeben. Er habe auch durchaus Sorgen gehabt, sagte Wegner. Die Polizei habe ein Gewaltaufkommen bei der Demonstration mit 12.000 Teilnehmenden am Abend aber verhindert. Letztlich sei der Tag sehr, sehr erfolgreich gewesen. Tatsächlich war die Polizei am Abend des 1. Mai anders als in allen früheren Jahren seit 1987 nicht direkt angegriffen worden. Steinwürfe und Flaschenwürfe aus der Demonstration blieben aus, obwohl ein Teil der Demonstranten durchaus aggressiv war. Allerdings waren die Gruppen von schwarz gekleideten Linksautonomen eher klein, die Polizeipräsenz dagegen sehr hoch. Innensenatorin Iris Spranger von der SPD und die Polizei zeigten sich daher auch zufrieden mit dem Verlauf und sprachen vom friedlichsten 1. Mai seit langem. Zum gleichen Thema schreibt die Junge Welt am heutigen 2. aus der Feder von Frau Anuschka Eckhardt folgendes: Alle Jahre wieder kein wilder Mob. 1. Mai-Proteste, demonstrierende friedlich Polizei ermittelt gegen sich selbst. Sehr ironisch. Boulevard und Springerpresse ließen wie gewohnt düstere Vorboten der 1. Mai-Proteste aufsteigen. Linker Mob randaliert sich warm, schrieb die Bild in ihrer Samstagsausgabe. Die ernüchternde, aber wenig überraschende Bilanz nach den Demonstrationen und Kundgebungen: ruhige demonstrierende Gewalt und Provokationen seitens der Polizei. So musste in Hamburg ein Demonstrant schwer verletzt ins Krankenhaus. Polizeisprecher Florian Abinset bestätigte den Vorfall am Montagabend. Im Einsatzverlauf wurde der Polizei eine Videosequenz zu einem Einschreiten von Polizeikräften am Bahnhof Schlump bekannt. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Dezernat interne Ermittlungen wurde weitgehend informiert. Die Nachrichtenagentur dpa weist am Dienstag auf eine 10-sekündige Videosequenz hin, die zeigt, wie Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, wie eingangs schon gesagt, am späten Abend die Menschen von der Berliner Oranienstraße vertreiben wollen. Ohne weiteren Anlass sprühen sie dabei Pfefferspray auf friedlich am Straßenrand stehende Menschen, stoßen, wie gesagt, einen betrunkenen Mann brutal auf den Boden, schubsen andere Menschen weg, wie die dpa berichtete. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik gab sich am Dienstag reumütig. Wir nehmen die Hinweise sehr ernst und so weiter. Nach ihren Angaben waren insgesamt rund 7.100 Polizistinnen und Polizisten am 1. Mai im Einsatz, davon knapp 2.600 aus anderen Bundesländern. Noch am Montagabend sagte ein Polizeisprecher gegenüber der BZ, es deute sich an, dass es seit 1987 der friedlichste Mai war. Veranstalter und Unterstützer der revolutionären 1. Mai-Demonstration, an der rund 20.000 Personen teilnahmen, kritisierten, die Polizei habe einen Kessel gebildet. Mehrere Menschen hätten Panikattacken bekommen. Das Kottbusser Tor einzukesseln sei mehr als fahrlässig gewesen. Die Polizei hat durch ihre Absperrungen die Versammlungsfreiheit eingeschränkt, indem sie nur schmale Öffnungen offen gelassen hat. durch die viele Menschen nicht auf die Demonstration gehen konnten. Nach der Versammlung sorgten diese für die Gefahr einer Massenpanik. Nur durch die gute Organisation der Veranstalter konnte diese Gefahr gebannt werden, sagte der Berliner linke Abgeordnete Ferhat Kocak gegenüber Junge Welt. Die enorme Polizeipräsenz schon in den Vortagen des 1. Mai erzeugte kein Sicherheitsempfinden, sondern kostete sehr viel Geld. Viele Demonstrierende haben sich nicht auf die Provokationen der Polizei eingelassen. Die Polizei hat nach den Demonstrationen und Kundgebungen wahllos Menschen angegriffen und festgenommen, so Kocak. Unter dem Motto, das Neue erkämpfen, Schluss mit Krise, Krieg und Kapitalismus, heraus zum 1. Mai, zogen am Montag rund 2500 Menschen durch die Nürnberger Süd- und Innenstadt. In den Reden wurden unter anderem die massive Aufrüstung der Bundeswehr und das Großmachtstreben des deutschen Imperialismus kritisiert. Die Notwendigkeit der Solidarität unter den Lohnabhängigen wurde in vielen Reden betont. Die Initiative Gesundheit statt Profit skandalisierte, dass die Servicekräfte des Klinikums Nürnberg, die sich die Wiedereingliederung in den Tarif öffentlichen Dienst erkämpft hatten, nun keinen Inflationsausgleich bekommen sollen. Am Dienstag berichteten verschiedene Berliner Zeitungen von antisemitischen Parolen bei der Demonstration. Kocak dazu. Immer wieder werde versucht, mit einer medialen Diffamierungskampagne durch den Antisemitismusvorwurf einen gesamten Protest schlecht zu machen. Es ging bei der revolutionären 1. Mai-Demo um Protest gegen ein Wirtschaftssystem, in dem Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausgebeutet werden, sagte er. Die Berichterstattung suche sich eine Sache raus und versuche anhand dessen linken Protest zu delegitimieren. Die Rote Hilfe erklärte am Dienstag zur revolutionärsten 1. Mai-Demonstration in Berlin folgendes. Die revolutionäre 1. Mai-Demonstration 2023 in Berlin war ein Fest der staatlichen Gewalt. Während über Kreuzberg und Neukölln konstant ein Hubschrauber kreiste, wurde der Demonstrationszug permanent von den Dächern auf der Wegstrecke gefilmt. Jede einzelne Seitenstraße wurde von Einsatzwagen abgeschirmt und eine Armee von 6000 Polizisten, Polizistinnen war im Einsatz. Da stellte sich die Frage, welchen Wert die freie Meinungsäußerung hat, wenn sie nur in einem von der Gesellschaft abgeschirmten Polizeikäfig stattfinden darf. Die Versammlungsfreiheit wurde heute wieder einmal systematisch mit Füßen getreten, so Alex Schneider, Pressesprecher der Roten Hilfe. Wie gefährlich die repressive Polizeitaktik für Menschen auf der Demonstration war, zeigte sich vor allem am Ende der Demonstration. Wie auch in anderen Medien dargestellt, ab der Cottbuser Brücke war die gesamte Strecke der Demonstration hermetisch von Polizeiwannen und militärisch aufgerüsteten Robocops abgeriegelt. Mehrere Menschen, wie gesagt, hatten Panikattacken. Es ist nur der besonnenen Reaktion der Demonstrationsteilnehmerinnen zu verdanken, dass es zu keiner Massenpanik gekommen ist. Das Cottbuser Tor einzukesseln war mehr als fahrlässig und so weiter. Die Berliner Regierung hat heute wieder einmal gezeigt, dass ihr mehr am Schutz ihrer Prestigeobjekte wie der neuen Cottiwache liegt, als an der körperlichen Unversehrtheit ihrer Bevölkerung, erklärte Alex Schneider, Pressesprecher der Roten Hilfe Berlin. Barbara Slowik macht sich lächerlich, wenn sie davon spricht, dass die Demonstration heute friedlich war. Friedlich sind für sie offenbar Demonstrationen, auf denen Polizisten und Polizistinnen konsequenzlos ihre Gewaltfantasien ausleben können. Bei der 1. Mai-Demo in Frankreich, besonders in Paris, kam es zu Hunderten von Festnahmen. Im Rahmen der Kundgebungen am 1. Mai sind in Frankreich landesweit 540 Menschen festgenommen worden. 305 der Festnahmen erfolgten in Paris. Das sagte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstagmorgen dem Sender BFM TV. 406 Polizeibeamte seien bei den Einsätzen verletzt worden, 259 davon in der Hauptstadt. Mit der Auswertung von Kamerabildern werde man versuchen, die Verantwortlichen zu ermitteln, die einen Molotow-Cocktail auf einen Beamten warfen, der dadurch schwere Verbrennungen erlitt. Auch seien 61 Demonstranten bei den Auseinandersetzungen verletzt worden, 31 davon in Paris. Die Kundgebungen zum 1. Mai hatten die Gewerkschaften zu erneuten Massenprotesten gegen die per Dekret durchgesetzte sogenannte Rentenreform, das heißt die Verlängerung des Renteneintrittsalters, von Präsident Emmanuel Macron genutzt. Die Behörden sprachen von landesweit 782.000 Teilnehmenden bei rund 300 Kundgebungen. Nach Gewerkschaftsangaben waren es 2,3 Millionen Menschen. Werfen wir in diesem 1. Mai Nachrichtenblock, in dieser Übersicht, auch einen Blick in die Taz. Die Taz schreibt am heutigen Dienstag, einen Tag nach dem 1. Mai, folgendes. Die zentrale Parole vieler Reden auf der Auftaktkundgebung lautete Klassenkampf. Schaffen wir eine kommunistische Kampfpartei, sagte ein Redner vom kommunistischen Aufbau, bevor die Demo loslief. Man wolle zerstrittene kommunistische Kräfte bündeln durch eine straffe Organisation. Es sei Zeit für eine kommunistische Partei, die den Namen verdiene, sagte eine Rednerin vom Bund der Kommunisten kurz darauf. Sie beendete ihre Rede mit dem Ruf »Straße frei der roten Jugend«. Der Applaus blieb eher verhalten. Auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde thematisiert, zumindest mit der Parole gegen Putin, gegen die NATO. Während Reden die Kriegstreiber der Bundesregierung thematisierten, beteiligte sich auch ein kleiner, dezidiert pro-ukrainischer Block. Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Und wo wart ihr in Hanau? Ruft die Demospitze, als sie am Kotti ankommt. Danach keine Bullenwache am Cottbusser Tor. Doch auch hier bleibt es friedlich. Die im Februar eröffnete, viel kritisierte Wache gleicht an diesem Abend einer Festung. Die Demoroute war schon am Nachmittag mit Gittern abgesperrt worden. Kurz vor dem Ziel am Oranienplatz bleibt der Demozug stehen, weil die Polizei sämtliche Straßen um den Platz abgesperrt hat. Wir leben in einer Demokratie, sind auf einer angemeldeten Demo. Wir weigern uns, in einen vorbereiteten Kessel zu laufen. Macht Platz, heißt es vom Lautsprecherwagen. Dann lösen die Organisatoren die Demo kurzerhand auf. Mit dem Sein eines Verlierers ist Lücken nicht mal eine Wand. Krieche ich auf verbrannter Erde, ruhelos durchs Niemandsland. Die Kraft der Verzweiflung erhebt mich aus dem Staub. Yeah. Wer West-Berlin noch aus den 80er Jahren kennt, so wie ich, der erinnert sich vielleicht an einen Plattenladen mit dem Namen Zensor. Da gab es einen Mann, der hieß Burkhard Seiler, und der bot in eben diesem Laden Zensor ab 1979 ziemlich randständige Musik an. Nach Krisen zog er sich zurück, nun wurde bekannt, er ist gestorben. In der Taz erscheint heute ein langer Artikel, eine Art Nachruf des Musiktheoretikers, Schriftstellers und Wissenschaftlers Dietrich Dietrichsen über Burkhard Seiler. Dietrichsen kannte den Plattenhändler wohl recht gut persönlich, und ich verlese einmal den Artikel aus der heutigen Taz. Burkhard Seiler war ein Musikenthusiast der seltenen Sorte, schreibt die Taz. Sein Schulfreund, der Autor und Blogger Markus Kluge, berichtet, dass Burkhard schon um 68 nicht nur im Gymnasium maoistische Kollektive gründete, sondern auch die Songs von Tuli Kupferberg und die Alben von MC5 predigte, bevor er seine Freunde in legendäre Berliner Kommunen führte, wo er schon in zartem Alter ein- und ausging. Seiler erzählte auch gerne, dass er 1967 mit 14 das jüngste Mitglied im SDS gewesen sei. In einer Mail von 2013 an mich fügte er hinzu, ein Mitglied, das darüber hinaus nie eine Universität von innen gesehen hat. Als ihn die Maoisten wegen anarchistischer Umtriebe ausschlossen und das Gymnasium ihn aus ähnlichen Gründen auch nicht mehr wollte, wurde er eine Art fliegender Händler, ein lebendes eBay avant la lettre. Er erzählte, wie er zwischen den einschlägigen Underground-Institutionen der Berliner Linken, Linkeck, Buchhandlung Karin Röhrbein, hin und her fuhr und auf dem FU-Campus in Dahlem mit frischen Kursbuchnummern handelte. Dieser Baby-Stewart-Brand des West-Berliner Underground stieg schließlich auf unabhängige Schallplatten um. 1979 gründete Burkhard Seiler zunächst im Hinterzimmer der Rockabilly-Boutique Blue Moon in Schöneberg den einflussreichsten Schallplattenladen des alten West-Berlins, den Zensor. Der Zensor aber war er selbst und sollte es auch bleiben. Nur die engsten Freunde sagten Burkhard, für den Rest der Welt war er der Zensor. Und in Underground-Deutschland kannte ihn bald jeder und jede. Ich wurde noch im Jahr der Eröffnung sein Stammkunde, erst per Mailorder aus Hamburg, dann immer häufiger bei Trips nach West-Berlin, wo der kleine Laden in der Belziger Straße ein zentraler Anlaufpunkt war, sagt der Musikjournalist Dietrich Dietrichsen. Burkhard hatte zwar in London auf Geoff Travis von Rough Trade das Punk-Plattengeschäft gelernt, doch britische Indie-Importe gab es um 1980 überall. Dem Zensor verdankte ich dagegen das gänzlich unerforschte und noch lange ziemlich obskure New York. Das war noch viel dunkler, kompromissloser, nihilistischer, transgressiver. Beirut Slums, Lydia Lunch's erste Band, Robin Crutchfield's Dark Day, James Chance's Soundtrack zu Diego Cortes Film Grüezi Elvis, mit der RAF-Hommage Schleiers Tires. Lizzie Mercier de Clou, Debüt 12 Inch, als sie sich noch Rosa Yemen nannte, mit dem Hit Herpes Simplex Virus No. 1 und natürlich Mars, DNA und Rock Lobster von den B-52s, bevor die zum Major Island gingen. Das war, glaube ich, ziemlich vollständig meine erste, zu großen Teilen vom Zensor kuratierte Bestellung, keine Flops dabei. Burkhard kannte sich aber mit allem aus. Gerne extreme Musik, frühe Industrial, aber auch Soul. Und vor allem liebte er den langjährigen Hobo, Instrumentenbauer und Entwickler und mikrotonalen, autodidakten Harry Parch. Von diesem Künstler erleuchtete mich und meinen ratlosen Post-Punk-Plattenspieler dann mitten in der Punkzeit eine vom Zensor empfohlene Obskurst-LP. Als Zensor konnte und wollte Burkhard Seiler apodiktisch sein. Er wusste und lebte, was die Deppen, die immer noch über Cancel Culture quengeln, nie begreifen werden. Ein guter Kulturvermittler muss ein Zensor sein. Kaum ein Theater ist dafür so gut geeignet wie der Schallplattenladen. Virginie Despentes hat über einen vergleichbaren Charakter gleich drei Romane schreiben können. Im aufblühenden West-Berliner Underground trat dennoch nach ein paar Jahren ein anderes Business in den Vordergrund. Der Laden machte 1983 zu und Burkhard arbeitete weiter an seinem Label und Vertrieb. Es hatte ursprünglich gemeinsam mit Frieda Butzmann und dessen gemeinsam mit Sanja entstandene Single Waschsalon Berlin auch schon 1979 begonnen und hieß, dem gleichnamigen Revolutionär zu Ehren, Marat Records. Bestellnummern begannen mit L'Ami de Peuple, dann eine Nummer. Schon in der ersten Phase sammelte Burkhardt Wildes und Bizarres von den Rändern dessen ein, was er selbst in einer Anzeige für seinen Laden 1979 Neue Deutsche Welle getauft hatte. Die feministisch-antifaschistische Band Trümmerfrauen, das A Cappelle-Duo Die Zwei, die Punk-Akkordeonistin Santra mit Doppel-R, aber auch Malaria, bis heute als stilbildend bekannte Band des West-Berlin der frühen 80er Jahre. Auch wenn Seiler weiterhin mit Experimentalisten wie Frieda Butzmann zusammenarbeitete, erweiterte der Zensor nun sein Programm während der 1980er und frühen 1990er massiv in Richtung Amerikaner, Deep Soul, Country Punk, Roots Music, Cajun und Zydeco und hatte Vertriebsdeals mit kleinen US-amerikanischen Labels. So brachte er etwa die Zydeco-Band Beau Soleil beim Berliner Jazzfest unter, betreute Jonathan Richman und Soul-Veteranen wie Solomon Burke, hatte aber auch in den mittleren 1980ern auch zeitweilig Katalogteile von Sonic Youth und den Swans unter seinen Fittichen und förderte auch in Berlin immer noch einzelne verdiente Vertreter wie Kaspar Brötzmann-Massaker und Die Haut. Throbbing Gristle, deren Deutschlandtour er im Jahr 1980 organisierte und deren Platten er begeistert pries, verdankte ihm vieles. Ihr letztes Konzert vor der ersten Trennung brachte der Zensor als Funeral in Berlin Live-Album heraus. Gut, Ende der 1990er Jahre konnte man ein von ihm herausgegebenes Buch über und mit der Albumcoverkunst von Punk, Vorwort Malcolm McLaren, als Fluchtversuch vor dem Tonträgergeschäft werten. Dass er irgendwann dieses Treibens mehr als müde geworden war, merkte ich, als ich ihn in den frühen Nullerjahren mehrfach ziemlich deprimiert und gelinde gesagt fertig durch Charlottenburger Straßen streifen sah. Besonders traurig der Moment, als er stapelweise LPs zu einem der lokalen Secondhand-Höker trug. Er habe ein schweres Alkoholproblem, erklärten mir Freunde, mit denen ich mich beratschlagen wollte, und ich hörte auch den Satz, dem ist nicht mehr zu helfen, wir haben alles versucht. Doch so war es denn doch nicht. Ein Jahrzehnt später sah man ihn in alter Frische häufig bei allen möglichen Konzerten, besonders oft im HKW. Er hatte versucht, seinen Laden wieder neu aufzustellen, betrieb eine Art Internetservice für neue Musikveranstaltungen und Call for Papers, teilweise gemeinschaftlich mit einer Musikwissenschaftlerin. Und Seiler vertrieb einen Teil seiner alten Platten wieder und veröffentlichte Texte zu allem Möglichen, von Tarantino-Filmen bis John Cage-Festivals. Damals erzählte er mir, dass er gerne publizieren wollte, Online-Journalismus zur Musik und dergleichen. Um 2010 bricht der Informationsfluss wieder ab. Nach 2014 sah ich ihn nicht mehr. Und wie es scheint, auch sonst keiner seiner Freunde und Freundinnen und Bekannten. Einer wusste, dass Burkhardt sich schon lange mit allen verkracht hätte, ohne dass man eigentlich sagen könne, warum. Ausgerechnet Springers Hetzblatt BZ gratulierte ihm 2016 noch zu seinem 63. Geburtstag. Vor kurzem meldete Wikipedia Burkhardt Seilers Tod am 1. Februar 2023. Aber der Urheber der Meldung bleibt anonym, hat statt eines Online-Namens eine Ziffernfolge. Unklar auch, warum diese Meldung erst jetzt erscheint. Stattdessen kursieren Gerüchte. Seiler hätte in seinen Krisenperioden nicht nur seine Plattensammlung, sondern auch Originaltapes verditscht. Und es gäbe Pläne, diese nochmal oder auch erstmalig als teure Vinyl-Editionen zu verwerten. Die Händler des Undergrounds haben diesen oft vorangebracht, aber sie haben den Handel als Form verachtet und mussten dies kompensieren. Daran konnte man als Enthusiast auch kaputt gehen. Ich verlasse einen Artikel des Musikkritikers Dietrich Dietrichsen. Der war in den 80er Jahren Redakteur von Musikzeitschriften. Seit den 1990er Jahren ist er Hochschullehrer, unter anderem in Stuttgart, Frankfurt, Offenbach, Wien, Bremen, Gießen, München und vielen anderen Städten, sogar in Los Angeles. Seit 2006 ist er Professor für Theorie und Vermittlung von Gegenwartskunst an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Seine letzte Buchveröffentlichungen sind Cybernetics of the Poor, 2021, Liebe und Ethnologie zur kolonialen Dialektik der Empfindlichkeit, nach Hubert Fichte, 2019 erschienen, Körpertreffer zur Ästhetik der nachpopulären Künste von 2017 und über Popmusik 2014. Dietrich Dietrichsen lebt in Berlin und Wien. Auch ich hatte hin und wieder die Nase in den Laden des Zensors reingesteckt und mir ab und zu ein seltsames Stück erstanden. Von Malaria hatte ich mir einmal eine LP gekauft. Die habe ich leider in Berlin gelassen, aber in YouTube ist ja alles zu finden. Malaria. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 256. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Franz Borkenau, Luftkampf. Ich verließ Malaga am Nachmittag des 3. Februar mit meinen zwei Kollegen per Auto. Wir rechneten nicht mit dem baldigen Fall der Stadt. Alles war ruhig. Wir hatten zwar Bombardierungen miterlebt, aber sie waren für uns nicht sonderlich aufregend gewesen. Jetzt fühlten wir uns völlig sicher. Aber darin befanden wir uns im Irrtum. Etwa 25 Kilometer östlich von Malaga liegt das Dorf Nerja. Dort lag am Strand die Delfin, ein Frachtschiff, das 4 Tage zuvor torpediert worden und dann an der Küste gestrandet war. Der größte Teil der Ladung war abtransportiert worden, aber davon schienen die Aufständischen nichts zu wissen. Wir näherten uns dem Schiff, als unser Auto plötzlich anhielt und meine beiden Begleiter aus dem Auto stürmten. Ich bemerkte nicht sofort, was passiert war, aber als ich ausstieg, um ihnen zu folgen, in der Meinung, sie wollten das gestrandete Wrack unter die Lupe nehmen, lagen sie bereits unter den Felsen am Straßenrand und über unseren Köpfen kreiste ein Wasserflugzeug. Ich hatte gerade noch Zeit, gleichfalls in Deckung zu gehen, bevor die erste Bombe in Richtung des Schiffes fiel. Zu Tode erschrockene Bäuerinnen rannten davon und suchten nach einem Unterschlupf. Unsere Stellung war weder bequem noch sicher, aber glücklicherweise ist die Bombardierung eines ganz bestimmten Zieles keine so rasche Angelegenheit, wie man meinen könnte. Das Wasserflugzeug musste über seinem Ziel kreisen und es vergingen mindestens 2 oder 3 Minuten zwischen jedem Bombenabwurf. Dazwischen verschwand das Flugzeug jeweils hinter einem Hügel und wir nützten diese Gelegenheit, um uns eine bessere Deckung zu suchen, sprangen jedes Mal auf, wenn es verschwand und warfen uns auf den Boden, sobald das Flugzeug zurückkehrte. Wir wiederholten diese Prozedur 3-mal, bis wir eine einigermaßen gut geschützte Stelle im Schatten hinter einem Felsen etwas außerhalb der Reichweite des Flugzeugs fanden. Wir waren jetzt fast außer Gefahr. Die Bomben fielen auf die Straße, eine davon ganz in der Nähe unseres Autos und rund um das Schiff ins Wasser. Wir hörten den dumpfen Krach der Explosionen, bei weitem nicht so laut, wie man erwarten würde, obwohl es sich um schwere Bomben von je etwa 200 Kilo handelte. Plötzlich stieg vom Wrack eine Rauchwolke zum Himmel. Es war von einer Brandbombe getroffen worden. Das Wasserflugzeug, mit seinem Erfolg zufrieden, flog weiter und begann die Straße in Richtung Nerja zu bombardieren. Es wurde von 2 Aufklärungsflugzeugen begleitet. Wir fühlten uns jetzt sicherer. Zuerst hatte ich mich beim Näherkommen des Flugzeuges sehr unwohl gefühlt. Seine ersten Kreise waren noch sicher einzuschätzen gewesen. Das Flugzeug war sich seines Zieles noch nicht ganz sicher und die Zuschauer am Boden ebenso wenig. Aber sobald ich wusste, was es vorhatte, empfand ich die Situation als weitaus gefahrloser. Plötzlich setzte ein schreckliches Getöse ein und im nächsten Augenblick waren mit unglaublicher Geschwindigkeit eingetroffene russische Aufklärer über unseren Köpfen. Zuerst war es einer, der sofort die Italiener angriff. Dann kam ein zweiter und dann noch 2. Eine wilde Szene aufsteigender, fallender und Loopings drehender Flugzeuge unter unaufhörlichem Maschinengewehrfeuer. Der Lärm war erschreckend, aber gleichzeitig voll einer unbeschreiblichen musikalischen Schönheit. Russen wie Italiener haben 7 bis 9 Maschinengewehre an Bord ihrer Aufklärer, die mit einem einzigen Hebel automatisch bedient werden, so dass ein Lärm entsteht, der fast so laut wie Kanonenfeuer, aber so schnell wie ein einziges Maschinengewehr ist. Die Besonderheit eines Luftkampfes besteht darin, dass nicht beide Seiten gleichzeitig schießen können. Wenn sich ein Flieger in einer guten Angriffsposition befindet, muss sein Gegenspieler abdrehen und zu entkommen versuchen. Dann ist er an der Reihe und der andere muss ausweichen. Das Maschinengewehrfeuer, der etwas unterschiedlichen Flugzeugtypen klingt wie Frage und Antwort, wie das Fluchen zweier tobsüchtiger Riesen, die versuchen, sich gegenseitig niederzuschreien. Die Situation war für uns jetzt viel unangenehmer geworden. Der Kampf tobte direkt über unseren Köpfen. Irgendwo mussten die Schüsse herunterkommen. Sie konnten genauso gut uns hier treffen. Aber wir vergaßen uns fast. Einer meiner Kollegen, dem die Bombardierung sichtlich an die Nerven gegangen war, wie eigentlich uns allen, sagte zu sich selbst, wie großartig. Er sprach aus, was wir alle empfanden. Und ich beneidete diese Piloten, die nicht passive und hilflose Zielscheiben eines Bombardements waren, sondern kämpfen konnten. Das Ganze dauerte 5 bis 10 Minuten. Die Entscheidung war eindeutig abzusehen. Die Russen waren flinker und zahlenmäßig überlegen. Die Italiener flogen aufs Meer hinaus, von den Russen verfolgt. Dann kehrten letztere zurück und flogen triumphierend ein letztes Mal über das Schlachtfeld. Wir gingen zu unserem Auto zurück. Bauern hatten mit ihren Frauen und Kindern unter einer Brücke Zuflucht genommen und kamen jetzt wieder hervor. Die Frauen und Kinder weinten. Wir versuchten sie zu trösten. Niemand war verletzt worden. Ein Bauernkarren war auf der Straße umgefallen und zerschmettert worden, nicht durch eine Bombe, sondern durch die Panik der Ochsen, die jetzt mit zitternden Gliedern dastanden. Der Ochsenkarren war zerstört und der Bauer zutiefst betrübt. Für ihn war das ein wichtiges Stück seines Eigentums gewesen. Die Bombe, die in der Nähe unseres Autos eingeschlagen war, hatte offensichtlich keinerlei Schaden verursacht. Aber als wir weiterfuhren, konnten wir kilometerweit noch den Rauch des bombardierten Schiffes sehen. Am Abend streikte unser Auto dann plötzlich ohne ersichtlichen Grund und wir mussten anhalten. Es schien, als hätte der vom Bombardement verursachte Luftdruck die ganze Maschinerie zerstört. Wir liehen uns vom Komitee in Lorca ein Auto und fuhren damit zurück nach Valencia. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 256, eine Niemandsland-Produktion 2023. Der Autor, Franz Borkenau, war Historiker und politischer Soziologe. Borkenau wurde 1900 in Wien geboren. Er studierte in Wien und Berlin. 1921 trat er in die KPD ein. Er war Funktionär der Komintern bis zu seinem Ausschluss im Jahr 1929. Bis 1932 arbeitete er an einem Forschungsauftrag des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. 1933 musste er nach Frankreich fliehen und dann nach England. Borkenau kam wenige Tage nach Ausbruch des Krieges in Spanien an und unternahm dort 2 ausgedehnte Forschungsreisen. Später wendete er sich völlig vom Kommunismus ab. Seine auf Englisch geschriebenen Tagebücher aus Spanien sind unter dem Titel »The Spanish Cockpit« 1938 erschienen, die deutsche Ausgabe erst 1986. Im Zweiten Weltkrieg siedelte Franz Borkenau in die USA über. Nach dem Krieg war er Universitätslehrer und Privatgelehrter in Marburg, dann den USA und später auch in Zürich. Er leistete bedeutende Arbeiten über den Weltkommunismus. 1957 starb Franz Borkenau in Zürich. Die Erzählung Luftkampf ist entnommen dem Buch Franz Borkenau, Kampfplatz Spanien, politische und soziale Konflikte im Spanischen Bürgerkrieg, ein Augenzeugenbericht, aus dem Englischen übersetzt von Werner Steinbeiß, erschienen bei Klett-Cotta in Stuttgart 1986. Pasaremos. Du sagst, du weißt nicht mehr, was Liebe ist. Steck keine Fragen mit, warum? du siehst da keinen Unterschied. Zu einer nervösen Zuckung. Als ob das Glück schon Zensur, Heuchelei, Doppelzüngigkeit. Auch das sind westliche Werte, die von den Leuchttürmen der Demokratie, die sich so gerne in Sonntagsreden selber feiern, praktiziert werden. Unser Hörtext heute aus Le Monde Diplomatique handelt von denen, die so gerne mit Fingern auf andere Länder zeigen und beklagen, dass dort keine Pressefreiheit herrsche. Im Nirvana der Narzissten, Edito von Pierre Rambert. Zunächst war alles gut. Doch dann tat Elon Musk, der für 44 Milliarden Dollar Twitter gekauft hatte, etwas Unverzeihliches. Am 15. Dezember 2022, dem Bloody Thursday, sperrte er zeitweise die Konten von 9 US-amerikanischen Journalisten mit der Begründung, sie hätten die Echtzeit-Standortdaten des Milliardärs verbreitet, was die Betroffenen abstreiten. Der Sprecher des UN-Generalsekretärs protestierte, die Vizepräsidentin der EU-Kommission sprach von Zensur und drohte mit Sanktionen. Der französische Industrieminister verkündete, bis auf Weiteres alle Aktivitäten auf Twitter einzustellen. Man stelle sich Musks Entsetzen vor. Und das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, Pressefreiheit dürfe nicht nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Auf Twitter tobten Journalisten und Moralisten gleichermaßen. Die Enttäuschung war gewaltig. Tausende Stunden hatten sie vor ihrem kleinen Display die Klingen gekreuzt, auf Reaktionen gelauert, die ihre bahnbrechenden 280 Zeichenergüsse auslösen würden, Lektionen erteilt und erhalten. Dieser Raum, in dem man redet und von sich reden macht, das war die echte Demokratie. In der Annahme, sie zu stärken, erzeugten sie Mehrwert für die Twitter-Aktionäre und seinen netten früheren Chef Jack Dorsey, einen libertären Milliardär mit Spitzbart und Hippie-Allüren. Dass die sozialen Netze in Privatbesitz sind, empfand sie nie als Problem. Auch nicht die Zensur. Kein Würdenträger der freien Welt hat gezuckt, als Twitter im Oktober 2020 den Account der New York Post sperrte. Das Blatt hatte korrekte Informationen über die Dummheiten von Hunter Biden, den Sohn von Präsidentschaftskandidat Joe Biden, veröffentlicht. Desinformation der Russen, behauptete die New York Times damals. Die Enthüllung des Journalisten Matt Taibbi über die Zensurpolitik von Twitter hat die progressive Twitter-Sphäre ebenso wenig in Aufregung versetzt wie das Verbot der russischen Kanäle RT und Sputnik durch die EU Anfang März. Die Meinungsfreiheit ist ein zu kostbares Gut, um es mit unseren Gegnern zu teilen, nicht wahr? Musk hat nicht nur Twitter, das Nirvana der Narzissten, ruiniert und diskreditiert, sondern auch die Heuchelei all derer offenbart, die Twitter angebetet hatten. Der Bloody Thursday hat zwei eng verwandte und gleichermaßen einfältige Vorstellungen von Meinungsfreiheit offenbart, die von Chefs wie Musk, die darin besteht, die Kritiker zu zensieren, indem man die Medien kauft, und die von progressiven, reaktionären Tugendwächtern, die der Zensur applaudieren, solange sie ihre Gegner trifft. Unterdessen wird Julian Assange, ein Dissident der westlichen Welt, seit mehr als 10 Jahren seiner Freiheit beraubt. Schuldig, US-Kriegsverbrechen im Irak öffentlich gemacht zu haben, sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis in London und wartet auf seine Auslieferung in die USA. Seine Gesundheit hat sich dramatisch verschlechtert. Assanges Leidensweg lässt die meisten kalt, denn die Meinungsfreiheit stirbt anderswo, nämlich dort, wo Musk 18 Stunden lang die Twitter-Konten von 9 Journalisten sperrt. Seele dunklem Raum sind dein Bild und Werk, dein Eigen, sind dein Traum. Geh am Tag durch Stadt und Gassen. Schau in Wolken, in Gesichter, und du wirst verwundert fassen, sie sind dein, du bist ihr Dichter. Alles, was vor deinen Sinnen hundertfältig lebt und gaukelt, ist ja dein, ist in dir innen, Traum, den deine Seele schaukelt. durch dich selber ewig schreitend, bald beschränkend dich, bald weitend, bist du Redender und Hörer. Bist du Schöpfer und Zerstörer. Dankeschön, Frau Präsidentin. Die EU könnte den EU-Ukraine-Gipfel zu einem Friedensgipfel machen. Doch stattdessen schreien Sie wieder auch in diesem Hause, als ob 1914 wäre. Sie sagen, auf dem Schlachtfeld soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Ich sage Ihnen, was der Generalstabschef der USA, Mark Milley, gesagt hat. Er hat gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnen kann. Ich frage Sie, möchten Sie als NATO-Staaten in diesen Krieg ziehen und offiziell den Dritten Weltkrieg beginnen? Wenn nein, dann hören Sie auf mit den Rufen nach dem Schlachtfeld. Dann suchen Sie nach einer politischen Lösung. Noch nie war die Ukraine so abhängig von dem Westen, militärisch und ökonomisch wie im Moment. Nutzen Sie das nicht schamlos aus. Schicken Sie nicht immer mehr Menschen in der Ukraine in den Tod. Suchen Sie nach einer Lösung. Denn die EU ist tatsächlich Kriegspartei, aber blutet nicht auf dem Schlachtfeld. Auf dem Schlachtfeld bluten die Armen aus der Ukraine und aus Russland. Und deshalb mein Appell an alle Kriegsparteien, an die direkten und indirekten, an Russland und an die NATO. Please. Hört auf mit diesem Krieg. Ja. Yeah. Aha. Ah, yeah. Aha. Yeah. Taub, stumm und blinde gibt es immer. Tu, was dein Vater dir sagt und verschwinde in dein Zimmer. Denk darüber nach, was du getan hast. So wie du auf Rap-Konzerten hau und beim Zahnarzt A sagst, fragst du automatisch, was meinst du damit? Frag meinen Computerchip, Rap ist wie Müll, weil es existiert, weil der Mensch es produziert. Ich denke strukturiert, aber schreibe pures Chaos, bis sich ein Berg aus toten MCs häuft. Solange der Beat läuft, wir bedauern die Vergangenheit, haben Angst vor der Zukunft und vertrauen nie der Gegenwart. Sie ist nicht falsch, aber mach dir etwas vor, also mach es dir nach und hör mit deinem dritten Ohr. Das System ist perfekt, es scheitert immer nur an dem Menschen, der in ihm feststeckt. Ich ziehe Gedankenkraft Kreise, aber auch Vierecke. Nur die ganze Geometrie macht einen Dope MC. Wenn der Geschmack dich zufrieden stimmt, obwohl die Gewürze nicht zu viele sind, liegt es an meiner Main Ingredient. Sie sagen, Geld macht nicht glücklich. Geld macht gar nichts, Menschen machen Geld. Falsche Euros sind auch nur Geld, solange sie niemand unter Schwarzlicht hält. Sie sagen, Geld macht nicht glücklich. Geld macht gar nichts, Menschen machen Geld. Manche sagen, Zeit sei Geld. Ich sage meinen Schuldnern, ich brauche meine Zeit. Time is money spent, we save, invest. Time is money spent, we save, invest. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 1. bis zum 14. Mai 2023. Eine Meldung aus Moskau. Drohnenkrieg eskaliert. Selenskyj in Helsinki, EU kurbelt Rüstung an. Der Krieg um die Ukraine ist weiter eskaliert. Dem russischen Präsidialamt zufolge soll es in der Nacht zu Mittwoch einen ukrainischen Drohnenangriff auf den Kreml in Moskau gegeben haben. Er sei aber von der russischen Luftverteidigung abgewehrt worden. In einem im Internet verbreiteten Video sind Rauchwolken über dem alten Zentrum der russischen Hauptstadt zu sehen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich aber der Nachrichtenagentur RIA zufolge während des Angriffs nicht in seinem Amtssitz aufgehalten. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch griff Russlands Militär nach Angaben ukrainischer Behörden erneut zahlreiche Ziele in der Ukraine mit Drohnen an, darunter in der Hauptstadt Kiew. Die meisten Drohnen seien von der Flugabwehr abgeschossen worden. In der Region Kirovograd sei ein Öllager getroffen worden. Über die Höhe der Schäden gäbe es noch keine Angaben, sagte laut dpa ein Behördenvertreter. Auch die Ukraine hat in den vergangenen Tagen verstärkt versucht, russische Infrastruktur zu zerstören und den Nachschub zu vernichten. Nachdem am Sonnabend ein Öllager in der Hafenstadt Sewastopol vermutlich durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten war, entgleisten am Montag und Dienstag zwei russische Güterzüge durch Sprengungen der Gleise nahe der ukrainischen Grenze. Zudem ist laut Angaben des Gouverneurs der russischen Region Krasnodar dort in der Nacht zu Mittwoch ein weiteres Öllager in Flammen aufgegangen. Derweil traf der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj am Mittwochvormittag überraschend zu einem Staatsbesuch in Finnland ein. Wie die finnische Präsidentschaft bekannt gab, will Selenskyj an einem Gipfeltreffen der nordischen Länder teilnehmen. Auf einer Pressekonferenz kündigte Selenskyj an, dass die Ukraine rasch ihre seit längerem erwartete Offensive gegen die russische Armee beginnen werde. Auch unterstrich er Agenturmeldungen zufolge das Ziel Kiews, Mitglied der NATO zu werden. Faktisch ist er ja da schon drin. Finnland ist dem Kriegsbündnis am 4. April beigetreten. Nach seiner Rückreise in die Ukraine will Selenskyj am 13. Mai auch Berlin besuchen. Das berichtete unter anderem der Berliner Tagesspiegel. Einen Tag später soll Selenskyj in Aachen mit dem Karlspreis geehrt werden. Auch bei der Rüstung gibt es kein Halten mehr. Damit die ukrainische Offensive kein Fehlschlag wird, will die EU-Kommission die heimische Rüstungsindustrie zu einem schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten für Munition bewegen. Nach einem am Mittwoch in Brüssel vorgestellten Plan sollen dafür bis Mitte 2025 Zuschüsse von bis zu 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt locker gemacht werden. Komplementär sollen die EU-Mitgliedstaaten weitere 500 Millionen Euro zur Förderung der Rüstungsindustrie beitragen. Hintergrund dieses Konjunkturprogramms für die Rüstungsindustrie seien Agenturmeldungen zufolge die Schwierigkeiten der EU-Staaten, der Ukraine ausreichend Munition zur Verfügung zu stellen. Zum Thema Pressefreiheit schreibt Herr Nick Brauns in der Jungen Welt am heutigen 4.5. einen Artikel zum Thema Reporter ohne Grenzen, Zerspiegel des Tages. Da heißt es, alljährlich zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai veröffentlichen die Reporter ohne Grenzen, ROG, ihre 180 Plätze umfassende Rangliste der Pressefreiheit. Zwar schneidet Deutschland aufgrund zunehmender Übergriffe auf Journalisten, vorwiegend von rechts, mit Platz 21 um 5 Stellen schlechter ab als im Vorjahr. Dass aber die Bundesregierung offen eingesteht, Junge Welt mit dem Inlandsgeheimdienst zu bekämpfen, um der Tageszeitung den weiteren Nährboden entziehen zu können, spielt für Reporter ohne Grenzen keine Rolle. Die NGO mit Hauptsitz in Paris gibt sich objektiv, doch ihr Ranking spiegelt primär geostrategische Interessen des Westens und seiner Konzernmedien wider. Wenig überraschend verschlechterte sich Russland um 9 Plätze auf Platz 164. Denn dort seien seit Kriegsbeginn fast sämtliche unabhängige Medien verboten, blockiert und als sogenannte ausländische Agenten eingestuft worden. Das ist in der Ukraine zwar nicht anders, doch wurde das Land gleich um 27 Plätze auf Rang 79 gehoben. Das liegt vor allem an der wirtschaftlichen Stabilisierung der meisten Medien infolge ihrer Gleichschaltung mit dem Kriegspropagandaapparat der Selenskyj-Regierung, vergaßen die Reporter ohne Grenzen hinzuzufügen. Während China auf Platz 179 landete, da Staats- und Parteichef Xi Jinping seinen Feldzug gegen den Journalismus fortsetzte, konnte sich das von den Taliban beherrschte Afghanistan um 4 Stellen auf Platz 152 verbessern. Die Türkei, wo zuletzt wieder kurdische Journalisten eingesperrt wurden, rangiert auf Platz 165, 6 Plätze vor Kuba. Auf der sozialistischen Insel sitzen zwar keine Journalisten im Knast, doch ausländische Medienkonzerne und CIA-Propagandaschleudern können nicht so freischalten, wie es dem Wertewesten beliebt. Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein, wusste zwar schon Karl Marx. Dieses Kriterium allerdings kommt bei Reporter ohne Grenzen nicht vor. Barcelona, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha. ¡Niemandsland! Thema Hunger auf Erden. Oxfam, die Hungerkrise weltweit hat sich verschärft. Berlin, dem am Mittwoch veröffentlichten Global Report on Food Crisis des Food Security Information Networks, FSIN, zufolge leiden derzeit 258 Millionen Menschen in 58 Ländern Hunger. Das sind 65 Millionen Menschen, 34% mehr als im vergangenen Jahr, wie die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam Deutschland gleichen Tags mitteilte. Dass der weltweite Hunger in einer Welt des Überflusses im 5. Jahr in Folge zunimmt, ist ein Schandfleck für unsere kollektive Menschlichkeit, wurde Lisa Korte von Oxfam in der Mitteilung zitiert. Jahrzehntelange Fortschritte bei der Bekämpfung von Armut und Hunger würden durch Konflikte, wirtschaftliche Schocks und die Klimakrise schnell wieder zunichte gemacht. Die am stärksten durch die Hungerkrise betroffene Region ist Ostafrika, so Korte. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Berlin, die Bundesregierung hat zum letzten Mal eine Verlängerung des UN-Einsatzes der Bundeswehr im westafrikanischen Mali beschlossen. Am 31. Mai 2024 soll der mit rund 1.100 Soldaten größte Auslandseinsatz der Bundeswehr nach knapp 11 Jahren enden. Ja, bis dahin werden wir weitersehen. Einem entsprechenden Mandat stimmte das Kabinett am Mittwoch zu. Der Bundestag muss das Mandat noch bestätigen. Reine Formsache. Auch die Südgrenze des Imperiums wird nach und nach immer stärker militarisiert. USA. Soldaten werden an die Grenze von Mexiko geschickt. Washington. Vor dem Auslaufen einer während der Corona-Krise eingeführten Regelung kommende Woche entsendet die US-Armee 1.500 zusätzliche Soldaten an die Grenze zu Mexiko. Die Soldaten sollen für eine Dauer von 90 Tagen die US-Grenzschutzbehörde CPB bei ihrer Arbeit unterstützen, wie das Pentagon am Dienstag Ortszeit mitteilte. Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden befürchtet, dass das Auslaufen der Corona-Regelung, die sofortige Abschiebungen ermöglichte, einen Ansturm von Menschen zur Folge haben könnte, die ohne gültige Papiere in die USA einreisen wollen. Wie eingangs schon gesagt, gibt es Drohnenkrieg in Russland auch und in der Ukraine. Die russische Flugabwehr auf der Halbinsel Krim hat nach Behördenangaben am Mittwoch einfliegende Drohnen geortet und auf sie geschossen. Dabei seien im Südosten mindestens 2 unbemannte Flugkörper abgeschossen worden, berichtete die russische Agentur TASS unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, trotz des Luftalarms Ruhe zu bewahren. Die Halbinsel war in den vergangenen Tagen mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Am vergangenen Wochenende wurde mittels einer solchen Attacke ein Treibstoffreservoir in der Hafenstadt Sewastopol getroffen und in Brand gesetzt. Frankreich, Thema Abbau von Menschenrechten, Abbau von Arbeiterrechten. Die Gegner der Rentenreform, wie das so schön heißt, in Frankreich sind mit einem weiteren Anlauf gescheitert, das Vorhaben vielleicht doch noch zu kippen. Der Verfassungsrat in Paris hat am Mittwoch auch einen zweiten Antrag der Opposition auf eine Volksabstimmung abgewiesen. Die würde man nämlich mit sehr großer Mehrheit gewinnen. Große Aussichten für die Opposition oder die Gewerkschaften, die Anhebung des Renteneintrittsalters auf dem Weg über die Institutionen doch noch zu stoppen, gibt es nun nicht mehr. Bereits Mitte April hatte der Verfassungsrat einen ersten Antrag auf ein Referendum zur Deckelung des Renteneintrittsalters auf 62 Jahre als unzulässig abgewiesen. Außerdem hatte er die Reform grundsätzlich für rechtens befunden. Insofern waren dem zweiten Antrag wenig Erfolgsaussichten eingeräumt worden. Mit der von Macron inzwischen in Kraft getretenen Gesetzesänderung steigt das Renteneintrittsalter vom 1. September an schrittweise auf 64 Jahre. Die Proteste gegen das Vorhaben aber dauern an. Zuletzt kam es am vergangenen 1. Mai zu Massenkundgebungen gegen diese Pläne. Am 6. Juni haben die Gewerkschaften erneut zu Demonstrationen aufgerufen. Auch der Nahe Osten kommt nicht mehr zur Ruhe. Tel Aviv, Israels Armee hat am Mittwoch im besetzten Westjordanland die Häuser zweier Palästinenser zerstört, die tödliche Angriffe auf Israelis begangen hatten. Die Zerstörungen fanden laut DPA in der Ortschaft Salfit und in einem Dorf bei Kalkilia statt. Die Besatzungsmacht setzt Häuserzerstörungen zur Bestrafung und Abschreckung ein. Von Menschenrechtsorganisationen wird das Vorgehen als kollektive Bestrafung und Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht eingestuft. Kurt Tucholsky hat es einmal so gesagt: Wirf den Bankier, wohin du willst, er fällt immer auf dein Geld. Gewinnsprünge bei Großbanken. Mailand. Gestützt auf höhere Zinsen sind die europäischen Großbanken UniCredit, BNP Paribas und Lloyds mit überraschend kräftigen Gewinnzuwächsen in das Jahr gestartet. UniCredit bilanzierte für Januar bis März einen Nettogewinn von 2,06 Milliarden Euro. Erwartet worden waren nur 1,3 Milliarden. Die Erträge legten binnen Jahresfrist um 18,3% auf 5,93 Milliarden Euro zu. Dabei kletterten insbesondere die Nettozinserträge und zwar um 43,6% auf 3,3 Milliarden Euro. Die französische BNP Paribas konnte ihren Gewinn sogar mehr als verdoppeln. Das Nettoergebnis kletterte im Quartalsvergleich von 1,84 auf 4,44 Milliarden Euro. In Großbritannien steigerte Lloyds seinen Vorsteuergewinn von 1,5 auf 2,3 Milliarden Pfund. Ja, Krise, Krieg nützt den Banken. Hier eine Meldung für alle Messi-Verehrer und Messi-Fans. Der Weltfußballer und saudische Tourismusbeauftragte Lionel Messi wird von katarischen Fußballbeauftragten bei Paris Saint-Germain suspendiert. Sein Weggang ist besiegelt. Es sind tolle Bilder, die da aus Saudi-Arabien um die Welt gehen. Lionel Messi mit Frau und Kindern beim Flechten von Palmenblättern, dem Streicheln einer Gazelle oder beim Brettspiel in der schicken Hotelanlage. Familienurlaub am Persischen Golf, nur dass er eigentlich gerade nicht Urlaub hat. Stattdessen entfernte er sich am Montag und Dienstag unerlaubt von seinen Pflichten bei Paris Saint-Germain. So sehen sie es jedenfalls beim französischen Hauptstadtclub, wo sie den siebenfachen Weltfußballer daher laut übereinstimmender Medienberichte suspendiert haben. Einfach so, wie einen dahergelaufenen Straßenkicker. 2 Wochen muss er dem Team fernbleiben. Die Spiele gegen Troyes und Ajaccio und Gehaltseinbußen von rund 1,5 Millionen Euro in Kauf nehmen. Das ist für Messi ein Trinkgeld, 1,5 Millionen. Sein Konto wird es überleben. Von den Saudis kassiert er für den Nebenjob als Tourismusbotschafter angeblich 25 Millionen Euro pro Jahr. Seine Reputation dürfte auch intakt bleiben, wo ihr doch der Sponsorendeal mit dem unter Menschenrechtsaspekten höchst bedenklichen Königreich bisher so wenig anhaben konnte, wie das Engagement beim nur etwas besser beleumundeten katarischen Staat, Eigentümer des Paris Saint-Germain und Troyes, Ajaccio. Das alles wird Messi sowieso bald nur noch wie eine düstere Fata Morgana vorkommen. Denn der Superstar ist sowieso auf dem Absprung. Die Familie ist nie so recht heimisch geworden seit dem Wechsel 2021 aus Barcelona, der ja von vornherein etwas Erzwungenes hatte, weil ihn sich sein Lebensclub nicht mehr leisten konnte. Messi gab sich zwar gewisse Mühe, die Ligue 1 spannend zu finden und zwischen den Egos von Neymar und Kylian Mbappé zu vermitteln. Aber einen auch nur annähernd so engagierten Eindruck wie bei seinem WM-Bravourstück in Argentinien machte er nicht. Bloß weg also, bald auch ganz. In Barcelona träumten sie schon von seiner Rückkehr. Die Verhandlungen laufen seit Monaten, hängen allerdings neuralgisch am selben Schuldenproblem des Vereins, das damals seinen Abgang einleitete. Alternativen wären die amerikanische MLS, in der Messi schon vor Jahren ein Faible für den David Beckham Club Inter Miami zugab. Oder halt die Saudis, die ihm bisher ja letztlich nur Peanuts zahlen. Der alte Rivale Cristiano Ronaldo kassiert bei Al Nassr rund 200 Millionen Euro pro Saison. Für Messi würden sie wohl bis auf das Doppelte gehen. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Berlin. Die Berliner Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat im Zusammenhang mit einem möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky aufgenommen. Hintergrund ist die gestrige Medienberichterstattung zu einem möglichen Besuch eines Staatspräsidenten, teilte die Behörde am Donnerstag mit. In einer Berliner Tageszeitung sei ein Artikel erschienen, in dem vertrauliche Details zu einem in Planung befindlichen Einsatz wiedergegeben würden. Die Polizei habe offiziell zu keiner Zeit Auskünfte erteilt, welche den Staatsbesuch gefährdet hätten, erklärte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Laut einem Bericht des Portals T-Online gibt es in Kiew Unmut über die Bekanntgabe der Reisepläne. Klar, die versuchen sich gerade gegenseitig abzumurksen. Die CIA bzw. Zelensky hat versucht, Putin in die Luft zu jagen im Kreml. Dann heißt es in den westlichen Medien, das hat Moskau selber alles inszeniert. Und die Russen werden auch nicht die Hände im Schoß lassen, wenn Zelensky irgendwie in die Luft zu jagen wäre. Vielleicht im Zentrum von Berlin, wenn ihm die Reichstagskuppel auf den Kopf fällt. Damit müssen sie bald auch irgendwann rechnen, wenn es so weitergeht. Und eine Nachricht zum Thema Kultur. Der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammad Rasulov, doch das Böse gibt es nicht, ist Aktivisten zufolge mit einem Ausreiseverbot belegt worden. Damit sollte laut der Organisation Human Rights Activists News Agency, HRANA, angeblich eine Teilnahme des kritischen Regisseurs an den Filmfestspielen in Cannes verhindert werden, wie es in einem Tweet der Aktivisten am Donnerstag hieß. Noch eine Meldung aus den NATO-Ländern zum Thema Energienotstand. Seit dem Ukraine-Krieg ist Norwegen Deutschlands Energielieferant Nummer 1. Das kann auch so bleiben, wenn es nach den Deutschen geht. Die Norweger hingegen sehen das anders. Bei ihnen wächst offenbar der Widerstand. Beeindruckend, schreibt die Berliner Zeitung. Laut der Außenhandelskammer Norwegen, AHK, belief sich 2022 die Jahresproduktion des skandinavischen Landes von Öl und Gas auf rund 232 Millionen Standardkubikmeter Öläquivalente. Norwegen ist damit als Produzent Marktführer im europäischen Wirtschaftsraum. Immerhin verfügt das Land reichlich an fossilen Bodenschätzen. Aber auch die Voraussetzungen für Ökostrom und grünen Wasserstoff erfüllt es blendend. Da liegt es doch auf der Hand, einen Teil vom Kuchen abzugeben, oder? Der Pro-Kopf-Stromverbrauch ist in Norwegen mit fast 22.400 Kilowattstunden KWH weltweit einer der höchsten. Zum Vergleich, die Menschen in Deutschland liegen da laut der Stiftung Energie und Klimaschutz nicht mal bei 6.700 Kilowattstunden pro Kopf. Norwegen kann sich den hohen Verbrauch auch leisten. Immerhin haben sie Strom im Überfluss. Und in der Vergangenheit war er auch günstiger. Viele Menschen meinen, es gäbe mehr als genug Strom, um unsere eigenen Bedürfnisse zu decken, zitiert der Spiegel den Chef des Analyse- und Beratungshauses Ristad Energie, Jarand Ristad. Doch damit sei nun Schluss. Die Probleme anderer Länder ausbaden, das wollen die Norweger anscheinend nicht mehr. Der Grund ist offensichtlich der Preis. Vor allem in Südnorwegen habe sich der Anstieg der Großhandelspreise überdurchschnittlich bemerkbar gemacht, heißt es. Über Kabel ist die Region direkt mit dem mitteleuropäischen Markt verbunden. Über diese Kabel exportieren wir unseren Strom nach Europa und importieren die hohen Preise, kritisierte der bekannte norwegische Strompreisaktivist Olaf Sylte gegenüber dem Spiegel. Sylte wurde dafür bekannt, Opfer der großen Schneeballsysteme von 2002 bis 2005 in Norwegen vertreten zu haben. Jetzt kämpft er nicht nur für niedrigere Energietarife, sondern auch gegen die Stromkabel, die Norwegen mit Deutschland und Großbritannien verbindet. Sein Netzwerk ist groß. Immerhin zählt die Facebook-Gruppe "Wir fordern billigeren Strom" rund 612.000 Mitglieder. Gas könnte weiter exportiert werden, aber beim Strom setzt der Aktivist und Anwalt Grenzen. Unseren Strom sollen wir vor allem für unser Land nutzen. Es ist unser norwegisches Wasser, unser norwegischer Wind, so Sylte. Verehrter Herr und König, weißt du die schlimme Geschichte? Am Montag aßen wir wenig und Dienstag aßen wir nicht. Am Mittwoch mussten wir darben, am Donnerstag litten wir Not. Und ach, am Freitag starben wir fast den Hungertod. Drum lass am Samstag backen, das Brot fein säuberlich. Sonst werden wir Sonntag hacken und fressen, o König, dich. Für die Hausaufschrift zum aus Buchenwald, aus Bergen Belsenhund, aus Birkenau, die aus Treblinka und aus Ravensbrück, für die aus Stutthof und aus Bergamoor, die aus Mauthausen und aus Flossenbürg, aus Esterwege und aus Lichtenburg, die aus Theresienstadt und Dora eins, für die aus Dachau und aus Majdanek, die aus Großrosen und aus Struthof, für die aus Plassow und aus Warschau, aus Neuengamme und Oranienburg, für die aus Belzec und aus Emsland, für die aus Kulmhof und aus Sobibor, für die aus Hinzert und aus Gardeligen und aus Heuberg, aus Sachsenhausen und Lublin, die aus Wemblin und aus Nazweiler. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 1. bis zum 14. Mai 2023 im heutigen Niemandsland. Thema Gleichstellung. Schulen, die nach Geschlechtern trennen, das heißt reine Jungen- und reine Mädchenklassen unterhalten, werden in Zukunft nicht mehr in den Genuss von Subventionen aus Steuermitteln durch den Staat kommen. Dies wird in den kommenden Tagen geschehen, sobald der oberste katalanische Gerichtshof, Tribunal de Justicia de Catalunya, TSJC, die katalanischen Maßnahmen, die seit 2022 gegen das Gesetz beschlossen werden, aufhebt. Dadurch wird die katalanische Landesregierung die Anwendung des Gesetzes durchführen können. 8 von 10 in Katalonien existierenden Separatschulen haben bereits vor einem Jahr erklärt, die Geschlechtertrennung, die gegen die spanische Verfassung verstößt, aufzuheben. 2 wollen das Modell der Trennung weiterführen, kriegen dann, wie gesagt, keine Staatsknete. Thema Waldbrandgefahr in Katalonien. Die Regierung sieht eine sehr komplizierte Waldbrandgefahrenlage für die kommenden Monate bzw. den kommenden Sommer voraus. Viel schwieriger als die Jahre zuvor gestaltet sich die Kampagne zur Prävention von Großbränden wegen der anhaltenden Dürre und dem Anstieg von Brandstiftungsdelikten. Die Behörden bitten die Bürger und Bürgerinnen um allerhöchste Vorsicht, Alarmbereitschaft und Mitarbeit zur Vermeidung von Waldbränden. Die Alarmperiode für erhöhte Waldbrandgefahr wurde von der Generalitat de Catalunya für die Zeit vom 1. Juni bis zum 30. September festgelegt. Man habe, so Innenkonseiller Juan Ignacio Elena, 5 neue Flugzeuge zur Überwachung und zum Löschen angeschafft, 10 Feuerwehrhubschrauber, Weiterhin verfüge man über 6 Großraumflugzeuge der Streitkräfte und 4 Flugzeuge des Ministeriums für Transition und Ökologie. Hinzu kommen 18 Überwachungsdrohnen, die mit Kameras und Thermosensoren ausgestattet sind. Bis zum 16. April dieses Jahres hat die katalanische Feuerwehr insgesamt 1486 Brände und Brandsituationen sowohl im urbanen als auch im Agrar- und Waldgebietbereich gelöscht, was 61% mehr als im Vorjahr 2021 waren. Barcelona, Crime City. 10 Festnahmen führten am vergangenen Dienstag, dem 25. April, die Mossos durch. Dies aufgrund des Todes eines jungen Mannes in einer Diskothek, nämlich der Diskothek Parallel im vergangenen Jahr. 4 wanderten ins Gefängnis, ein 5. Tatverdächtiger wurde in Jugendhaft genommen. Ein weiteres Verbrechen, 3 Männer und eine Frau wurden am 17. April wegen eines Überfalls auf einen Taxifahrer auf der Ronda Litoral festgenommen, nachdem sie 400 Euro geraubt hatten. You are listening to Niemandsland, a radio show in German, but not only in German. In English, in Spanish, in Catalan. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Urbaner Umbau in Barcelona. Die Rathausmann und Frauschaft beschloss vergangene Woche die Weiterführung der Umbauten der Via Laietana und der Meridiana für die kommende Legislaturperiode. Die Weichen wurden also gestellt. Die Urbanismuskommission beschloss einerseits den weiteren Umbau des Abschnitts Laietana von der Plaza Antoni Maura bis zum Paseo Colón, zum anderen die Reurbanisierungsphase der Avenida Meridiana zwischen Felipe Dos und Fabra i Puig. 12,5 Millionen Euro sind allein für den Abschnitt der Via Laietana vorgesehen. Es soll alles sehr schnuckelig gestaltet werden, wie die in der Presse veröffentlichten Projektbilder der zukünftigen Zone zeigen. Alles grün und voller Bäume, ein Fußgängerparadies an diesem bis jetzt noch ziemlich ungemütlichen Platz vor dem Postamt Correos unten am Hafen. Touristenparadies Barcelona, Trouble in Paradise. Die Bunker auf dem Carmelberg, vor einiger Zeit noch eine ruhige Gegend für Anwohner, sind durch die Gentrifizierung und den Partytourismus zu nächtlichen Partyzonen und Problemzonen ausgeartet und haben den noch verbliebenen Anwohnern das Leben immer mehr zur Hölle werden lassen. Ab dem gestrigen 2. Mai ist es Schluss mit dem nächtlichen Partysauftourismus. Das Rathaus hat die Schließung der Bunkerzone angeordnet. Die Gegend ist nur am Tage zwischen 9 Uhr morgens und 7:30 am Abend für den Publikumsverkehr geöffnet. Aufatmen unter den Anwohnern. Aber leider auch Enttäuschung, weil die Anwohner selber dürfen die Zone dann natürlich auch nicht benutzen. Niemand hat mehr etwas davon. Das ist der Tourismus heute. Massen. Thema San Jordi-Tag 2023. Alles ist voller Lob. Presse, Lokalpolitiker, Buchhändlerverband, Besucher, Besucherinnen. Der diesjährige Tag der Rosen und Bücher war ein voller Erfolg. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wurden wie vor der Pandemie 20% des Jahresumsatzes auf dem Buchmarkt in Barcelona getätigt. 5% mehr Bücher als im Vorjahr wurden laut Buchhändlerverband in diesem Jahr verkauft. Auch der Besucherstrom im Zentrum von Barcelona auf der neuen Superia des Buches zwischen Rambla de Catalunya und Paseo San Juan vermeldete Rekordzahlen. Stars der Bestsellerautoren waren gekommen und gaben Autogramme, etwa die Schwedin Camilla Läckberg, dann Andreo Claret, Dolores Redondo, die Krimi-Autorin, oder der in Deutschland lebende Fernando Aramburu, alle natürlich auf dem Paseo de Gracia, wo die 2 größten Buchhandlungen der Stadt angesiedelt sind. Eine Neuheit waren dieses Jahr die unabhängigen Verlage und ihre Produkte wie Males Herbes oder Blackie Books. Auch Contrabanda FM, das freie Radio, war wie jedes Jahr mit einem Stand auf der Rambla präsent. im unteren Abschnitt auf Höhe der Bibliothek Andreu Nin, wo es in erster Linie T-Shirts und Stoffbeutel mit dem Logo des Radios gab. Aber auch zwei Bücher von Contrabanda-Autoren wurden angeboten. Cerro Tres von Detlef Jaskatz und Como evitar tu suicidio, wie verhinderst du deinen Selbstmord, von Juan Nicho. Dem Begründer des Programms Aestelado de la Tumba auf dieser Seite des Grabes. Alles war derart Freude und Eierkuchen an diesem Sonntag, dass sogar Oppositionspolitiker Javier Trias seiner Rivalin Ada Colau für die gelungene Inszenierung des Bücherfestes auf der Super IA Achtung gratulierte. Irre, so etwas gibt es nur hier in Barcelona. Wir kritisieren immer, aber sagen wir mal die Wahrheit. Es war ein ganz großer Erfolg, so Trias über Colaus Fußgängerzone. Klasse. Barcelona, die Fun-City, platzt aus allen Nähten. Während die Einwohner Barcelonas sich Sorgen um die Bewohnbarkeit ihrer Stadt machen, planen die Manager, Investoren und Immobilienfonds die nächsten Coups, um Barcelona weiter touristisch aufzubocken und auszubeuten. Der Präsident des Hafens von Barcelona schlägt sich derweil selber auf die Schulter. Bravo, bravo, sagt er zu sich selbst. Kreuzfahrtschiffe kommen und bringen helle Scharen von Kurzbesuchern. Er feiert das als Erfolg einer guten Hafenauslastungspolitik. Und jetzt wird auch die berühmte Regatta Copa America kommen. Das sei ein super Push für die Stadt, so der Mann. 800 Kreuzfahrtschiffe pro Jahr laufen hier ein. Und jetzt wird der Hafen weiter ausgebaut für Investoren. 106 Millionen sollen es sein. Sie nennen den Plan Estratégico del Port Vell, Strategieplan für den alten Hafen. Hier soll der Hafenzugang über die Via Laietana, die Ramblas und den Parallel erleichtert werden. Zudem soll Barcelona nicht als Durchgangshafen für die Kreuzfahrtschiffindustrie fungieren, sondern in Zukunft als Basishafen. Das heißt, von hier selber sollen Kreuzfahrten losgehen, was eine gewaltige neue Infrastruktur erfordert. Ein paar Zahlen. 181 Millionen Gewinn strich der Hafen 2022 ein. 70,9 Millionen Tonnen Ware gingen durch die Hafenanlagen und wurden gelöscht. 20% Steigerung des Geschäftsvolumens 2022. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Thema historisches Gedächtnis, Memoria Historica. Das Museum von L'Hospitalet ehrt mit einer Ausstellung die 66 Bürgerinnen und Bürger, die nach dem Bürgerkrieg in die KZs der Nazis verschleppt wurden und die meisten wurden dort umgebracht oder kamen zu Tode. Der Ausstellung geht die Forschungsarbeit von 15 Jahren voraus, während derer die Historiker Pep Ribas und Enrique Gil sich dem Thema gewidmet hatten. 2018 gab es auf Initiative von ERC eine Eingabe im Rathaus von L'Hospitalet zum Einpflastern von Stolpersteinen im Stadtteil. Die Gedenksteine im Straßenpflaster, also wie der Deutsche Gunther Demnig sie zum Gedenken der Opfer des Holocausts erfunden hatte. Tania González, die Kommissarin der Ausstellung und Historikerin, erklärt: Es ist ein Thema, das bisher nie in den Schulen angesprochen wurde. Doch es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Schon allein, um die Nachfahren der Opfer zu ehren und ihnen den Stachel der Scham zu nehmen. Marta Gil, eine Anwohnerin, sagt: Bis vor kurzem wusste ich so gut wie nichts über das Thema. Dann sprach ich mit meinem Opa und der erzählte mir, dass er in dem Buch von Montserrat Roig über die Katalanen in den Nazilagern vorkommt. Mauthausen-Gusen war das Endziel der meisten Opfer des Nazismus aus L'Hospitalet. Museo de L'Hospitalet, ansehen bis Mitte Juni. Thema Klimawandel, Hitzeschlag. Besonders ältere Menschen, so warnen Ärzte und Gesundheitsbehörden, werden Opfer der kommenden Hitzewellen in Katalonien sein. Schon im vergangenen Jahr lag die Zahl der Hitzetoten unter den alten Menschen weit über den Durchschnittszahlen der vergangenen Jahre. Besonders alte Personen, die alleine leben und arm sind, können sich zum Teil nicht einmal einen Ventilator leisten aufgrund der enormen Stromkosten. Auch ist die Dehydratation alter Menschen ein großes Problem. Viele vergessen einfach zu trinken oder trinken nicht genügend über längere Zeit hinweg. Bei extrem hohen Temperaturen. Die spanische Epidemiologische Gesellschaft SEE erklärt über ihren Präsidenten Oscar Zurriaga, dass die Zahl der Hitzetoten im vergangenen Jahr in die Tausende gegangen sei. Wohnhölle Barcelona. Janet Sanz, zweite Teniente de Alcalde, also stellvertretende Bürgermeisterin, erklärte am Mittwoch, dem 26. April, dass die Generalitat von Katalonien jetzt das Gesetz von 2011 reformieren muss, das den Einwohnern der Stadt das Recht auf Wohnen garantieren soll. Theoretisch. Doch jetzt hat ein Investitionsfonds aufgrund einer Gesetzeslücke 120 Touristenwohnungslizenzen zugesprochen bekommen vom obersten katalanischen Gerichtshof. Hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Der Kreislauf von Luxusrenovierung, Vertreibung und Gentrifizierung der Wohngebiete geht also ungebrochen weiter. Das Gesetz müsse dahingehend geändert werden, so Frau Sanz, dass einmal zugestandene Tourismuswohnungslizenzen widerrufen werden können. So etwa, wenn die Tourismuswohnungen in normalen Wohnhäusern zu einer Quelle von Lärm, Schmutz und unzivilem Verhalten werden. In der Calle Tarragona sind jetzt 120 Familien von der Tourismushölle betroffen. Und von dem Urteil dieses obersten Gerichtshofrichters. Janet Sanz hat den verantwortlichen Concierge der Generalitat zu einem Dringlichkeitstreffen gebeten, um den eklatanten Fall der Calle Tarragona anzusprechen und eine Gesetzesänderungsinitiative im katalanischen Parlament in die Wege zu leiten. Der Gerichtsentscheid des obersten katalanischen Gerichtshofs, Tribunal Superior de Catalunya, hatte, so Frau Sanz, die Entscheidung zugunsten des Investitionsfonds nicht aufgrund einer Zielsetzung des Gesetzes getroffen, sondern aufgrund eines Formfehlers, den die Anwälte des Fonds entdeckt hatten. Immobiliaria Gallardo hat 120 Lizenzen bekommen. Für das Rathaus ist es ein Skandal, dass dieses Urteil auch zudem nicht angefochten werden kann. Das heißt, der Richter hat eine Berufung für dieses Urteil von vornherein ausgeschlossen. Internationaler Tag gegen den Lärm. Zum internationalen Anti-Lärm-Tag am vergangenen 27. April hatten Einwohner verschiedener Stadtteile Barcelonas Demos und Kundgebungen auf den Straßen organisiert, um gegen die ständige Lärmbelästigung durch Partytouristen und nächtliche Zecher zu protestieren. Barcelona will nicht die Diskothek Europas sein, erklärt ein Sprecher der FAVB. Das ist die Federación de Asociaciones Veïnals de Barcelona. Die am heftigsten betroffenen Stadtteile sind hier der Casc Antic, Gracia, Ciudad Vella und das Raval. Eine Schweigeminute wurde eingelegt. Obwohl das Rathaus im vergangenen Jahr Geräuschpegelmessgeräte installiert und ein paar Polizeikontrollen verstärkt hat, habe sich das Problem eher noch verstärkt, so ein Sprecher von der Nachbarschaftsinitiative FAVB. 240 Restauranttische, 960 Stühle, 3000 Kunden pro Abend, wie in der Calle Blay im Poble Sec. Das heißt, der Lärm, der da verursacht wird, sei nicht mehr zum Aushalten, so Frau Carme Madrigal von der Bürgerinitiative Alerta Poble Sec. Oder die Anwohner der Plaza George Orwell, die hatten am 27. eine große Aktion gegen den Lärm durchgeführt. Silenzi steht groß auf einem Plakat. Man sieht darauf eine Person, die sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Ohren zuhält. Barcelona, alles reines Theater. Die Theatergruppe El Joglars, seit 60 Jahren bekannt und gefürchtet wegen ihrer Provokationen und ihrer bösartigen Hiebe gegen Kirche, Staat und Autoritäten, meldet sich mit einem neuen Stück an die Theaterfront zurück. Que salga Aristófanes. Aristófanes soll rauskommen. Im Teatre Apollo. Seit vergangener Woche kann man diese theatralische Auseinandersetzung mit dem neuen, aus den USA importierten Purismus genießen. Es geht um den Krieg, um die Worte und Begriffe, von denen sich jeder Mann, jede Frau beleidigt und verletzt fühlen könnte und kann. Animalisten, sexuelle und physiologische Minderheiten, Feministinnen, Falschkörpergeborene, dicke, dünne, zu kleine, Zwerge, Fettsäcke. Nachdem Albert Boadella nach vielen Jahren die Leitung der Truppe an Ramon Fonseré abgegeben hatte, darf man natürlich gespannt sein. Bei den Joglars waren alle schon mal dran. Die haben sich gegen alle getraut. Gegen Franco in dem Stück La Torna, die Rückkehr 1977. Ein Theaterskandal. Dann die Kirche im Stück Teledeum 1983. Ein Skandal mit der Kirche. Oder den Übervater Kataloniens, Jordi Pujol. Den hatte man gleich mit zwei Stücken verhunzt. Operation Ubu von 1981 und Ubu Präsident von 1995. Das hatten ihm die Katalanisten nie verziehen, dem Albert Boadella bzw. der Theatertruppe, dass sie sich an das katalanische Heiligtum herangemacht hatten. Satirisch, direkt, gut gelaunt und lustig geht es bei El Joglars immer zur Sache. Selbstzensur wolle man sich nicht antun. Trotz aller Attacken von Politikern, Kirche, Rechtsradikalen, Independista-Politikern und Chefideologen heiliger Sachen. Das Stück Que salga Aristófanes, Aristófanes soll rauskommen, beschwört den kritischen Geist, die Redefreiheit in ihrer ganzen Bandbreite. Wir sind Erben des Aristófanes, so die Truppe. Rock City Barcelona. 20 Konzerte hat der Boss Bruce Springsteen bisher in der katalanischen Hauptstadt gegeben, so viele wie in kaum einer anderen europäischen Stadt, von Spanien ganz zu schweigen. Die letzten beiden, die ich besucht hatte, waren 2012 die Wrecking Ball Tour, die Abrissbirnen Tour am 17. Mai 2012 im Estadio Olympic, und 4 Jahre später 2016 die River Tour 2016 im Camp Nou. Und jetzt war er wieder in Barcelona, am Samstag, dem 29. und am Sonntag, dem 30. April, hier im Olympiastadion auf dem Montjuïc. Ausverkauft schon viele Wochen, nein, Monate sogar im Voraus. Und Springsteen war nicht alleine gekommen. Barack und Michelle Obama, das Ehepaar Spielberg und Tom Hanks waren im Gefolge. Dazu ein irres Sicherheitsaufgebot. Geheimdienstleute, Leibwächter, Zivilpolizisten noch und nöcher, Überwachung des Luftverkehrs, Handyspionage und so weiter. Springsteen und sein Hofstaat gastierten im Luxushotel Gran Hotel La Florida auf dem Tibidabo. Was das mit Rockmusik, ja Rockkultur zu tun hat, fragt man sich unwillkürlich. Gar nichts, lautet die Antwort. Diese Leute leben derart abgeschirmt und fern der Lebensrealität der gemeinen Leute, für die Springsteen ja zu singen glaubt, dass es beinahe wehtut. Working-Class-Leute, die 180 Euro für eine Eintrittskarte ausgeben können, gibt es nicht viele. Trotzdem ist der Künstler Springsteen nach wie vor Rockmusiker durch und durch. Schade eigentlich, aber realistisch betrachtet logisch. Obama hat jahrelang Todesbefehle für Drohnenangriffe in den Tribal Areas und in der Dritten Welt unterzeichnet, als er US-Präsident war. Will so eine böse Wahrheit überhaupt jemand hören? Die Leute hören weg, wenn man sowas sagt. So eine Tatsache einfach erwähnt. Dass er mehr Menschen auf dem Gewissen hat als Putin. Niemand will so etwas wissen oder hören. Willkommen im Niemandsland. Und die US-Arbeiterklasse? Die wählt mehrheitlich Trump. Niemand will so etwas hören. Welcome to the No Man's Land. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Das Rathaus von Barcelona hat dem Investitionsfonds Blackstone für 2,1 Millionen Euro den Wohnblock in der Calle Hospital Nummer 99 abgekauft. Ein Zeichen gegen die Gentrifizierung. Das Sindicat d'Habitatge, das ist der Mieter- und Mieterinnen-Interessensverein, hatte lange Druck gemacht. Die Mieter des Gebäudes handeln jetzt einen neuen Mietvertrag mit neuen Mietbedingungen, günstigeren, mit dem Rathauskonsortium aus. Damit hat das Rathaus jetzt 12.000 Sozialwohnungen in Barcelona in seinem Eigentum. Die Feria de Abril, das Andalusienfest, ging am vergangenen Samstag auf dem Forumgelände zu Ende. 90.000 Quadratmeter Buden, Bühnen und Festzelte mit Musik, Tanz, Essen, Spezialitäten aus Andalusien waren angesagt. Das große Fest der andalusischen Einwanderer in Katalonien feierte sein 50-jähriges Bestehen. In den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kamen über 1 Million andalusische Arbeitsimmigranten in die hochindustrialisierte Region hier im Norden Spaniens. Die boomende Bau- und Tourismusindustrie brauchte Arbeitskräfte. Der einzige Boss hier, so eine Lautsprecheransage, ist Rosalía. Eine Anspielung auf das gleichzeitig stattfindende Bruce Springsteen-Konzert auf dem Montjuic. Als es dann noch in der Nacht regnete, war alles überglücklich. Die Virgen del Rocío hat gewollt, dass es regnet, rief jemand. Die heilige Jungfrau des Morgentaus, Halleluja. Und hier endet fast schon der Nachrichtenblock aus unserer heißgeliebten Grafschaftshauptstadt Barcelona. Aber noch ein paar Worte zur 1. Mai-Demo. Ich war selber nicht in der Stadt, aber man hat mir gesagt, die war sehr mickrig. Die 1. Mai-Demo der Gewerkschaften CCO und UGT hier in Barcelona brachte mal gerade 5.000, laut Veranstalter, Personen auf die Beine. 2.000 laut Guardia Urbana. Hochlebe der Kampf der Arbeiterklasse wurde gerufen. Angesichts des Reallohnverlustes der Arbeiterklasse von ca. 7% allein in diesem Jahr ein Zeichen von, Resignation. Und das war's. Hier endet unser Barcelona-Nachrichtenblog. In unserer heutigen Kinoecke würde ich einmal gerne über eine Gruppe von Kunstschaffenden sprechen, ohne die in der Welt des Films, des Kinos und jetzt natürlich immer mehr der Serien nichts mehr gehen würde. Die Autoren. Thema Filmbusiness. Ohne Skript ist alles nichts. Das weiß jeder. Man kann einem noch so schöne Bilder vorzaubern. Wenn die Handlung langweilig ist, weder Hand noch Fuß hat, wenn die Dialoge schlecht sind, dann will man einfach nicht weitergucken. Das heißt, ein guter Text, gute Geschichten erzählen, ist das A und O. Und dafür braucht man gute Autoren, gute Schreiber. Hollywoods Autoren streiken aber im Moment, um ein bisschen zu profitieren und ihren Anteil am Streaming-Geschäft ein bisschen zu steigern. Die werden nämlich zum Teil grauselig schlecht bezahlt. Wir lieben Jimmy Kimmel. Wenn er die Augen zusammenkneift und mit dem Charme des versoffenen Lausbuben seine Pointen abfeuert, dann glauben wir ihn zu kennen, lieben aber eine Täuschung. Seine Gags sind zumeist nicht seine, er verdankt sie seinen Autoren. Diese Täuschung ist kein Betrug. Darstellende Künste funktionieren so. Schauspieler, Sänger oder Entertainer müssen im Moment der Darbietung vergessen machen, dass hier eine Vielzahl dienender Kunstleistungen einfließt. Der Autor, der für Bildschirm oder Leinwand schreibt, darf also nicht Ruhm erwarten. Er wird in der ästhetischen Täuschung verschwinden. Bezahlung allerdings darf er erwarten, denn ohne Autor ist alles nichts. Wenn man sich fragt, was so hängen geblieben ist von all den Filmen, Serien oder Late-Night-Shows, die man gesehen hat, es sind vor allem die Pointen, die prägnanten Szenen, die zitierbaren Sätze. Diese Magie kommt von den Autoren. Sie ist unbezahlbar und leider unbezahlt. Was Autoren in den zwei großen Zentren der Entertainment-Industrie, New York und Los Angeles, verdienen, wird ihrer ästhetischen Bedeutung nicht gerecht. Von Zeit zu Zeit kracht es daher. Die Writers Guild of America, WGA, rief am Montag einen unbefristeten Autorenstreik aus, für den 98% ihrer Mitglieder in der 4. Aprilwoche gestimmt haben. Der letzte dieser Art fand 2007 statt. Er dauerte 100 Tage mit spürbaren Verlusten für die Konzerne. Man schätzt, dass die Studios damals etwa 2 Milliarden US-Dollar verloren haben. Der längste Streik seit Bestehen der WGA fand 1988 statt und dauerte 153 Tage. Die Hauptforderungen der Gewerkschaft im gegenwärtigen Arbeitskampf sind elementar. Die Lage scheint allerdings etwas komplizierter. Wie immer geht es um schlechte Bezahlung, unzumutbare Arbeitsbedingungen, mangelhafte oder fehlende Altersversorgung. Tatsächlich ist innerhalb der vergangenen 10 Jahre der Wochenarbeitslohn der Autoren inflationsbereinigt um 23% gesunken, vor allem bedingt durch das Aufkommen von Streaming-TV. Autoren werden seit Jahren in prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder gleich in die Selbstständigkeit gedrängt. Laut WGA arbeitet die Hälfte der rund 11.500 Drehbuchautoren in New York und Los Angeles, von denen 9.000 in der Gewerkschaft organisiert sind, mittlerweile zum branchenbedingten Mindestlohn. Auch die Dauer der Tätigkeit schafft Schwierigkeiten. Während sich eine Serienstaffel in der Ära des Network TV über 20 Folgen hinstreckte, hat sich in der neuen Zeit des Streaming-TV eine Laufweite von 8 bis 10 Folgen durchgesetzt. Autoren, die früher ein ganzes Jahr lang durch die Arbeit an einer Saison abgesichert waren, müssen jetzt von Monat zu Monat denken. Das Problem verstärkt sich durch die jüngere Praxis sogenannter Mini-Rooms, in denen man Autoren für noch kürzere Zeit bindet, um Serien zu entwickeln. Gehen diese Serien in die Produktion, spielen die Autoren des Mini-Rooms keine Rolle mehr, was nicht nur finanzielle Auswirkungen hat, sondern auch ästhetische, da Erfahrung mit dem Set für den Drehbuchschreiber so wichtig ist wie für den Dramaturgen die Erfahrung mit der Bühne. Die Firmen verstehen nicht, was auf sie zukommt. Eine ganze Generation von Serienschöpfern, die vielleicht sehr talentiert sind, aber nicht wissen, wie sie die Arbeit machen sollen, zitiert die New York Times Mike Schur, der das Autorenhandwerk im Team von The Office 2005 bis 2013 gelernt hat und an der Schöpfung von Parks and Recreation 2009 bis 2015 beteiligt war. Ein weiteres Problem ist der Ertrag durch Zweitverwertung. In der Zeit des Network TV wurden Serien nach einer Zeit lizenziert für den VHS- oder DVD-Markt und für andere TV-Sender zum Beispiel. Streaming-Anbieter behalten ihre Serien zumeist exklusiv. Die langzeitige Ausschüttung für Autoren sinkt somit, zumal die Vergütung pauschal geschieht, weil Portale wie Netflix die Einschaltquoten ihrer Shows geheim halten. Selbst die Gegenspieler der WGA, die Alliance of Motion Picture und Television Producers, die die traditionellen Studios Disney, Warner, Paramount, Universal, Sony und die neuen Anbieter Netflix, Amazon, Apple vertritt, argumentiert mit dem Einfluss von Streaming auf die Branche. Im Kampf um die Aufteilung des neu entstandenen Marktes haben die Konzerne sich bei Investitionen in ihre Streaming-Plattformen verausgabt. Warner sah sich im vergangenen Jahr genötigt, tausende Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Disney streicht derzeit 7.000 Stellen. Fast könnten sie einem leid tun, die Riesen der Branche, die im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 103 Milliarden US-Dollar verzeichnen konnte. Es ist ja nicht so, dass bei den Ausgaben nichts zu drehen ginge. Gigantische Summen werden etwa für Marketing sowie für auditive und visuelle Effekte verausgabt, hauptsächlich also für konstantes statt für variables Kapital. Man kann nicht sagen, dass der Film dadurch gewonnen hat. Kein Kino würde weniger besucht, kein Streamingdienst weniger beansprucht, wenn in der Produktion halb so viel Geld steckte, denn es geht dem Publikum von Filmen und Serien in erster Linie darum, tote Zeit totzuschlagen. Erst die Situation des Marktes, erst kapitalistische Konkurrenz erzeugt den Zwang des höher, schneller, weiter, der im Film- und Seriengenre eben bloß an den technischen Elementen festzumachen geht. Diese Dynamik der immer mehr kostenfressenden Produktion und zudem durch einen Widerspruch begünstigt, der unabhängig von allen gesellschaftlichen Verhältnissen im Genre selbst liegt. Film und Serie kommen vom Drama. Sie unterscheiden sich von ihm aber als naturalistische Genres. Ebenso wie das Drama sind sie nichts ohne eine spannende Handlung und ohne eindrucksvolle Dialoge. Sind nichts ohne das zugrunde liegende Skript. Aber ihre Berechtigung, auf der Welt zu sein, zieht sich gerade aus jenen Effekten, die sie für Auge und das Ohr erzeugen können. Weitaus intensiver als etwa Oper oder Theater. So missachtet die Filmindustrie latent die Funktion des Drehbuchs und den Wert des Autors. Ich verabschiede mich von Ihnen, verehrte Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes kommendes Wochenende. Bleiben Sie gesund, bleiben oder werden Sie glücklich. Machen Sie es gut. Der Artikel, den ich gerade zum großen Teil zitiert habe, stammt von Herrn Felix Bartels und wurde am 6.5.2023 in der Jungen Welt veröffentlicht. Tschüss, agur, adeo, bis in 2 Wochen, sagt Ihr Detlef Jeskatz. Jo!